Ja, begrüß die Leute. Ja, erst letzte Woche sagst du von wegen, ey, ich will dich auch mal selber begrüßen. Ich will auch mal selber begrüßen. Ich finde es doof, dass du immer gemacht Woche, hast. In dieser Woche ist mir alles egal. Ich habe alles erreicht. Was ich ist los, Stefan? Warum? Ich bin jetzt ein Star. Weißt du, ich war bei Bild.de, ich war bei Welt.de. Wie lange hat das gedauert? Die Welt hat mich in Schutz genommen bei Facebook-Kommentaren, die Zeitung, die Welt. Ganze 20 Sekunden gedauert, damit Stefan schon mal mit hohen Sprüngen auf sein hohes Ross gesprungen ist. Okay, willst du noch ein paar Zeitungen aufzählen, wo du alles bekannt warst? Ich bin Böhmermanns Wunderknabe. Ja, das ist doch klar. Und wie alt bist du eigentlich? 19, immer noch. Ich bin seit 3 Jahren nicht gealtert. 38 bei deinem Erfolg. Gott. Bei so einem Erfolg dachte ich immer an 38. Oh mein Gott! Doch, erst 19. Ja, aber wie bist du in die Medienbranche gekommen? Schön von Papa in die Firma eingeschleust? Ja klar, mein Vater hat mich schon eingeschleust, hat das Hausmeister bei RTL hat schon mich reingelassen den Tag. Also für alle, die es nicht wissen, für alle minderwertigen Hörer, Stefan Titze ist jetzt mittlerweile Presseorgan geworden und er hat sein eigenes Porträt bekommen in der Zeitung. Er wurde interviewt vor einiger Zeit von der DPA, der Deutschen Presseagentur. Und ich wurde reduziert auf mein Aussehen, auf mein Alter, auf Leistung, auf meine Leistung, auf deine Karriere, auf meine vielschichtigen Talente, auf meinen Podcast. Ich wurde auf alles reduziert. Es war eine Frechheit. Es war eine absolute Frechheit. Es wurde dir einfach nicht gerecht. Nein, das Ding ist, ich habe sehr viel über Neo Magazin. Ich habe nicht so viel über Neo Magazin erzählt, sondern sehr viel über Podcasts auch und über gute Arbeit und so. Es ist leider alles nicht reingekommen. Ich habe auch dich erwähnt sehr häufig. Ja. Oft auch nicht unbedingt immer positiv, aber es ist nichts reingekommen davon. Dafür ein sehr schönes Zitat von dir, wo ich mich sehr drüber freue. Natürlich. Lest mal rein vielleicht. Klar, Lasst ein Like da. Ja, apropos Like, wir haben heute eine erschreckende Statistik gefunden und zwar, wir fragen uns immer, wie viele Leute hören uns überhaupt? Also wie viele draußen, Leute sitzen da gerade draußen am Strand mit dem Cocktail in der Hand und hören uns. Und wir haben eine Zahl, wie viele ihr seid. Also guckt mal nach links und rechts und jetzt hebt mal alle die Hand und schaut mal ganz kurz auf dem Strand, wie viele Leute ihr seid. Ihr seid 6.520 Menschen. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie geht's weiter? Wo geht's hin? Geht's nach oben? Geht's nach unten? Und laut unserer analysierten Statistik seid ihr in 10 Jahren 6.520. Es wird sich nichts ändern. Aber in 15 Jahren 6.520. Richtig. Obwohl man sagen muss, dass nach 15 Jahren nochmal es nochmal richtig rangeht, denn in 20 Jahren seid ihr 6.520. Das Ding ist ja leider, dass diese Analyseseite sehr, sehr sophisticated analysiert. Also da kommen viele Sachen ins Spiel. Da ist keine Bannerwerbung an der Seite. Da sind viele Zahlen, viele Prozentzahlen. Das kommt mir an und denke sofort, geil. Die schmeißen die Formeln um sich und brechen da ganz tolle Zahlen, um in Zukunft zu gucken, auch seinen Werbeträgern zu sagen, so viele Leute erreichen uns eigentlich. Und bei uns ist es wirklich, man kann sagen, solide. Also unser Wachstum ist gleichbleibend, nicht vorhanden. Ja, ich glaube, das ist sowieso so ein Ding, das in der Internetbranche ist ein viel klotzigeres Verhalten gibt. Ich würde es klotzig nennen. Bei einer Fernsehsendung, da hast du eine Quote und wenn die scheiße wird, dann reduziert sich die Quote teilweise um die Hälfte und dann bist alle weg und dann keiner mag dich mehr. Aber bei YouTube deabonnieren die Leute in der Regel nicht so stark, wie sie sagen würden, weil der Algorithmus das auch selber übernimmt und dann einfach sagt, jetzt zeig deine Videos nicht mehr an, wenn du es nicht mehr magst. Das heißt, du behältst deine Abos immer. Das heißt, der Werbepartner weiß nicht, was ist da los? Okay. Wie viele schauen es denn wirklich an? Gutes Langweil von einer eigenen Aussage. So auf so einem Gähnen zwischendurch. Ja, komm, komm mal zum Ende. So erschöpft vom eigenen Reden. Aber du hattest mich beim Wort Quote. Ja. Leute, das ist ja auch spannend, weil es gibt so tolle Kurven, die man manchmal sieht. Verlaufskurven von verschiedenen Sendungen. Mhm. Und man kann sehen, bei manchen Gags, bei manchen Themen gehen Kurven hoch. Wenn eine Sendung gut wird, gehen Kurven hoch. Komischerweise, es macht keinen Sinn. Es müssen ganz viele Leute, die müssen vom Fernseher sitzen, das Gefühl haben, wow, schalt mal kurz auf RTL, da passiert was Großes. Ja, ich glaube, da tritt gleich Carmen Miosga auf. Und alle schalten auf RTL und die Kurve geht plötzlich hoch. Ja. Wenn irgendwas die Fähigkeiten, Hellsehkräfte beweist, dann Fernsehquoten. Das war immer das Abgefahrenste, auch beim Neo Magazin, dass man eine Sendung gemacht hat und am nächsten Tag kamen die Quoten und es hieß, die Quoten waren hoch, es war eine geile Sendung. War eine gute Sendung. Und ich habe immer gedacht, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Doch, es ergibt voll Sinn. Aber man weiß doch nicht, bevor man einschaltet, ob die Sendung gut wird oder nicht. Ich habe immer ein Gefühl. Ich habe immer ein Bauchgefühl, wird die Sendung gerade gut, wird die Sendung gerade schlecht. Es müsste sich doch eigentlich erst in der nächsten Sendung abzeichnen, dass die Leute sagen, die war gut, ich schau die nächste an und sag auch noch 4 meinen Freunden Bescheid. Ja, ich bin naiv. Ich bin Träumer. Du bist ein bisschen blödi. Ich bin Träumer, ich bin Naivling, ich weiß, das ist mein Problem. Das Wort Blödian. Ja. Ist es auch irgendwie, woher kommt, also warum? Warum sagt man dann, ich meine, man sagt auch nicht, das ist auch so, ach Leute, ey, denkt euch mal neue Sachen aus. Die blöde Jan, dieses einfach Jan dranhängen, weißt du, das ist auch. Welches Schimpfwort hast du als letztes nicht ironisch verwendet? Welches Schimpfwort hast du als letztes, also hast du wirklich in der letzten Zeit mal gesagt, du bist echt ein Arschloch? Ich, also was mich, war's? Meinst du es direkt gegenüber Leuten? Ja. Oder auch jemand im Straßenverkehr? Jemand ins Gesicht gesagt, nee, nicht Straßenverkehr, sondern einfach gesagt. Im Straßenverkehr benutze ich das F-Wort häufig. Ja? Du guckst euch aus, welches F-Wort? Fürsorge. Richtig. Aber nee, was war das letzte? VW. Was war das letzte? Ich glaube, die letzte Beleidigung, die du ernsthaft gesagt Schwachkopf, glaube ich, sowas. Vollidiot oder Schwachkopf. Schwachkopf? Ja. Und das hast du dann jemand einfach an den Kopf geworfen, oder was? Du Schwachkopf. Ja, mit dem Opa. Der. Du Schwachkopf. Ja klar, ich meine, das ist ein Wort, was man benutzen kann. Ich finde, Schwachkopf hat auch so, auch so einen schönen Klang, so einen schönen vorwurfsvollen Klang. Vollidiot und Schwachkopf finde ich okay. Ja. Das kann man auch. Aber, so, aber härter wird es bei dir auch nicht, ne? Nee. Aber wir sind auch keine Streiter. Also ich, gar nicht. Ich, überhaupt nicht. Aber wir sind auch nicht so, dass wir uns zurückziehen. Also ich suche schon die Konfrontation, aber dann eher mit Argumentieren und so einem Diskurs. Ja, und weinen auch. Und viel Mitleid erzeugen. Also ich habe auch gemerkt, dass wenn man sich eines Streites naht und dann anfängt zu weinen, hören die Leute auf zu streiten. Ah. So, dann geht dann eher so dieser fürsorgliche Instinkt über. Deswegen ist es bei mir oft der erste Moment weinen. Oder laut durch die Nase ein- und ausatmen. So ja, wie das ist auch gut. Genau, nicht mehr reden, sondern nur noch. So ein bisschen zittern, dass das ganze Gesicht so ein bisschen zittert. Da haben ja Leute Angst. Ich glaube, bei mir war es Pfeife. Ich glaube, das einzige Schimpfwort, das ich ernsthaft benutze, ist Pfeife. Weißt du, du bist echt eine Pfeife. So, ich finde, es ist auch so. Ich finde auch teilweise, dass schwächere Beleidigungen einen stärkeren Effekt haben können. Ja, weil das, nicht. Ja. Weil das, dann schreibt man dem eine größere Objektivität zu. Weißt du, du bist echt ein verwichstes Arschloch. So, dann denkt man sich so, ja gut, der ist halt gerade. Maximal, genau. Das ist eine Aussage eher über den, der gerade flucht, nicht über mich. Aber wenn jemand sagt, weißt du was? Du bist echt eine Pfeife. So, dann denkt man sich, okay, das meint er jetzt ernst, weil das ist ja, nicht ja so emotional durchdrungen. Richtig, irgendwie. Genau. Das ist zu viel. Also, so voll gewichstes Hurenarschloch. Ja. Das ist zu viel. Da steckt zu viel ja, drin. Du, zu viel du Anstrengung auch. Ekelhafte Eitertittenmaus. So, du, da sagt man, ja. Du widerliches holzschnittsartiges Gesicht. Ja. Das ist zu viel, Leute. Du Tropfkopf. Ihr legt dann zu viel. Ach, alles piept einfach hier, ohne Scheiß. Unsere Aufnahmebedingungen sind einfach lächerlich mittlerweile. Aber es ist ja auch so, und da fühle ich mich persönlich angegriffen, dass wenn du gerade am Mac-Laptop sitzt und dann wirst du auf dem iPhone Why? Angerufen. Why? Dann wirst Warum? Du auf dem iPhone angerufen. Mein Gott, lass mich doch mal ein bisschen sass das mit Wort, reinbringen. Das Wort Laptop sassy auszusprechen, so als wäre es ein Ding, was nur die Reichen. Oh, am Laptop. Oh. Oh. Und dann werde ich auf meinem Smartphone. Und dann sitze ich auf meinem Stuhl. Oh. Und dann ruft mich jemand an auf meinem Smartphone. Und dann ruft mich jemand an auf meinem iPhone. Und dann hast du aber auch den Anruf auf dem Laptop. Ja. Und dann gehst du an. Oh an, mein ja, Gott. Ich weiß es doch. Mein Gott, du musst ja nicht die Stecker alle rausziehen. Oh, ist das furchtbar. Und dann nehme ich den Anruf auf dem iPhone an. Dann klingelt es aber auf dem Laptop weiter. Aber hört auch nicht auf. Auch wenn ich den Anruf führe, hört es einfach nicht auf. Das heißt, jeder Anrufer, der mich normal bei meiner Workstation anruft, hört die ersten 10 Minuten des Telefonats. Dum, dum, dum, dum, dum. Die ganze Zeit. Und so. Ey, bei mir hört, also bei mir ist es das Folgende. Ich hab ja ein Smart Home. So. Bei mir ist alles miteinander verbunden. Ah, ja. Die Lampen reden mit den ja. Taschentüchern. Du niest einmal laut und schon geht die Heizung um 10 Grad Und schon Grad sagt hoch. Das Haus geschlossen. Gesundheit. Alle Devices, der Toaster redet ja, mit. Alles ist miteinander verbunden. Und wenn ich einen Anruf bekomme, bimmelt alles. Die Wohnung ist, deswegen stelle ich mich mal in die Mitte der Wohnung, um laut zu reden, weil ich nicht genau weiß, welches Device hört mich gerade. Ja. Welches nimmt mich auf? Alle sagen, du wirst gerade angerufen. Ist einfach so, das Haus fährt sich grün, so ein grüner Hörer. Es vibriert, die Scheiben alles, zittern alles, einfach alles. Ich weiß nicht genau, wenn ich jetzt auf irgendeinen Knopf drücke, weiß ich nicht, mit welchem Device ich spreche. Ist es die Mikrowelle? Ist es der Tiefkühltoaster? Keine Ahnung. Ja. Und dann stelle ich mich in die Mitte der Wohnung und rufe dann ganz laut. Hallo? Ja, bei The Changeman, wo ich ab und zu einen Podcast aufnehme, der hat auch so dieses Alexa-System zu Hause von Amazon und da kann er auch das Licht steuern. Und dann kann er immer sagen, Licht im Flur auf 80%. Und dann geht er auf 80%. Das kann er alles so dimmen. Und dann mache ich immer Licht im Flur auf 79%. Ja. Licht im Flur auf 79,5%. Es tut sich nichts, aber ich denke immer so. Licht im Flur auf Pi. Genau, ja. Nimm das. Licht im Flur auf Wurzel von 628%. Und einfach so ein Lightshow geht plötzlich dann los. Ja, und das ist echt immer so verrückt, weil seine gesamte Rechenkapazität geht nur darauf, das Licht genau perfekt zu treffen. Einfach so wirklich so auf der vierten Nachkommastelle so hin und her. So. Bei mir wird es dann so enden, dass die Lampen gar nicht für Dimmen geeignet sind, sondern einfach platzen. Ja, das stimmt, ja. Licht im Flur auf, wie alt ist Keanu Reeves Prozent? Erstmal gucken. 47, glaube ich. Aber der bescheißt manchmal. Das ist kein Witz, der bescheißt. Ja, das ist echt cheated. So. Ja, das ist so, wenn du sagst irgendwie Wurzel von 33, das packt er noch. Dann Wurzel von 333, sagt er irgendwas, passt auch. Wurzel von 3333 und irgendwann fängt er einfach an zu lügen. Ja, er lügt. Er nennt Zahlen, die so in der Richtung, aber man einfach, es stimmt 13. nicht. Aber ist er auch selbstbewusst? Aber genau, selbstbewusst? Er überschlägt, mega selbstbewusst, aber er scheint sowas zu überschlagen, weil dies in der Anzahl der Zahlen dann schon stimmt, dieses Ergebnis, aber es ist einfach nicht korrekt. Das heißt, er scheint einfach zu bluffen auch. Oder stellst du ihm jetzt, genau, unterstellst du ihm eine Lüge oder unterstellst du ihm einen Rechenfehler? Oder glaubst du, er weiß, dass es gerade falsch ist? Das weiß ich nicht, lustige, das ist ein Mysterium. Das ist für eine lustige Vorstellung, dass er einfach anfängt. Ich kenne nur dieses Video, wo das Kind, so ein süßes kleines Kind, sich einen Song wünscht und Alexa nur Quatsch versteht. Also das Kind ist dann irgendwie so, ja, einmal einen Winnie-Pooh-Song, bitte. Und dann versteht Alexa aber, oh, Porn, Lesbian, Lesbian-Porn, XXX, Midget, Helikopter-Midget. Und ja, dann geht's einfach steil und alle Eltern schreien dann so, wow, stopp, stopp, Alexa, stopp. Ja, da gab es aber auch so einen Vorfall, dass in irgendeiner Werbung irgendwie so ein Alexa-Command eingebaut wurde, sodass alle Kinder, die diese Werbung auf dem Fernseher schauen, sofort das Alexa anspringt und automatisch irgend so ein Spiel bestellt. Aber kann Alexa, ey. Kannst du das, war ein Fake, es war ein Hoax, es stimmt nicht. Aber das habe ich auch gedacht. Aber das ist eine geniale Idee. Ja, man kann auch Dinge bestellen mit Alexa. Ja, genau. Wenn die Werbung dann einfach sagt, zweimal Tempo-Taschentücher, bitte. Ja. Und dann einfach kauft er das einfach. Kannst du nichts mehr gegen machen. Oder du lässt wie bei so dieses, eine übergriffige Werbung. Der Loose Clues. Blues Clues. Blues Clues. Blues Clues, wo die Kinder immer so nachsprechen. Du musst es nicht sprechen wie ein Blues-Sänger. Blues Clues. Wo die Kinder das immer nachsprechen müssen. Kannst du auch einfach sagen. Und jetzt alle, Alexa, bestell 4 Krankenversicherungen bei Quarta Consors. Alexa, bestell 4 Krankenversicherungen. Ja, mach dich arm. Alexa ist toll. Wollten wir nicht mal einen Alexa haben, um als dritten Host? Ja, das schon lange. Mach mal. Ein großer Traum, weil ich dann immer sagen wollte so, Alexa, die Sendung ist gerade nicht so geil, Alexa, erzähl mal einen Witz und dann einfach zu so schauen, was passiert. Aber gib uns ein Stichwort, gib uns ein Thema. Ja. Und dann hat man ein Thema. Was treibt dich gerade um? Welche Themen? Ja, auf der Welt? Staub. Wow. Schaltkreise. Und dann müssten wir, wenn Alexa dann sowas sagt, dann müssen wir dann auch on point dann anfangen, darüber zu improvisieren. Meinst du, das kriegen wir hin? Nee. Glaube ich nicht. Eine große Stärke. Können wir mal ganz kurz Werbung machen für unseren Impro-Podcast? Klar. Gute Arbeit Impro. Könnt ihr euch anhören auf Soundcloud, auf iTunes. Mit der bezaubernden Katjana Gerns und Leonard Kupke machen wir Improvisationscomedy. So, kann man auch mal sagen. Kann man auch mal machen. Ja. Ist okay. Wird noch besser. Ja. Hört mal rein. Für mich ist ein bisschen eine Welt zusammengebrochen neulich, als ich was gehört habe. Und zwar ist ein Bekannter ist mit einem Pferd geflogen. Ein paar Fragen. Nein, bevor du Fragen stellst, kannst du das Ende des Referats dich anführen. Der ist mit dem Pferd geflogen nach, umsonst kann man dann fliegen, wenn man mit dem Pferd fliegt, weil das die Firma, diese Pferdetransportfirma bezahlt. Und zwar ist er geflogen von Deutschland nach L.A. Und dann kannst du nicht einfach das Pferd unten im Gepäckraum lassen und kannst oben sitzen. Nein, du musst eine halbe Stunde lang zum Pferd. So. Während des Flugs. Während des Flugs musst du eigenständig, autonom. Sagt das Pferd oder was? Nein, oder wer sagt das? Sagt die Luftfahrtvorrichtung, Vorschrift. Sondern musst du aufstehen, kannst eigenständig, aus eigenem Willen, in den Maschinenraum des Flugzeugs gehen. Nein. Wo dann das Pferd steht. Und du kannst den dann. Steht da nicht einfach so da rum, steht oder ist in ein Pferd, so einer Box oder sowas? Da steht ein Pferd in einem kleinen Stall in einem Flugzeug. Wie großartig ist das denn bitte? In einem Stall schon. In so einem Zaun. Oder ist da noch Heu und sowas, oder wie? Ja, ich glaube schon. Und dann musst du dem halt Apfel geben oder sowas. Ist es nicht mega kalt in dem? Weil es ist also minus 20 Grad. Bei mir haben sich so viele Fragen gebildet. Das war mindblowing. So, und dann erstmal, wie cool ist es denn, dass du eigenständig einfach aufstehen kannst und dann einfach mal, und da werden auch ganz viele andere Sachen planen. Wo im Flugzeug geht man denn? Tücher. In welche Tür geht man denn da hin? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Einfach ans Ende des Flugzeugs hieß dann. Das wäre das Normalste der Welt. Einfach ans Ende des Flugzeugs, da ist eine Tür, da kannst du reingehen. Und dann eröffnet sich eine neue Welt. Und du siehst erstmal, wie groß das Flugzeug wohl ist. Und dann bist du in so einem eigenständigen Welt, wo so ein ganz Parallelkosmos stattfindet. Einfach so Flüchtlingsfamilien liegen dann da rum, feiern, so um die Hühner tanzen. Oder das ist dann so die dritte Klasse, so die da drunten ist. Ja, Gepäckraum. Und da sind dann auch Pferde einfach. So, die stehen dann einfach da rum und dann musst du ab und zu dann streicheln, beruhigen und füttern. Ja, dann kannst du einfach das Gepäck von allen anderen Leuten klauen oder was? Ja, das weiß ich nicht, ob das getrennt ist. Aber das ist schon spannend, oder? Das ist schon abgefahren. Und dann ist er umsonst geflogen für diese Firma. Und fand ich Wahnsinn. Und dann musste die halt. Gibt's da Fenster? Und ich kann das Pferd rausschauen? Nee. Was denkt sich denn das Pferd eigentlich? Was ist denn hier gerade los? Was geht denn gerade jetzt? Leute, alles vibriert. Ich habe einen Druck auf den Ohren, wahnsinnigen. Ich habe riesen Ohren. Und ich habe wahnsinnigen Hunger auf Tomatensaft. Kann man mir Tomatensaft bringen? Und ich habe jetzt schon alle Erdnüsse gegessen. So. Ja. Das fand ich schon sehr, sehr faszinierend. Weil müssen die auch durch die Sicherheitsvorkehrungen? Das frage ich mich. Oder kann man denen so ein langes Gesicht? Kann man denen eine Waffe geben, die dann essen? Ah, und jetzt wird's interessant. Ja, so. Und dann in den Maschinenraum gehen, sagen und warten, bis das Pferd mal muss. Ist dann töten. Ist vielleicht dann töten. Töten, aufschneiden. Aus dem Magen die Uzi holen und dann oben im Maschinenraum ordentlich Rambazamba machen. Ja. Es entwickelt doch ganz neue Möglichkeiten des internationalen Terrorismus. Und vor allem, wenn du erwischt wirst, kannst du sagen, ja, ich weiß ja nicht, was das Pferd macht. Das Pferd ist ja auch selbstständig auf eine gewisse Art. Ist ja sein eigenes Ding. So, also der Rat des Anwalts, wenn Sie gefragt werden, ob Sie die Tatwaffe untergebracht haben, dann antworten Sie. Und das machen Sie so 12, 14 Minuten lang. Florentin, und dann, du hast dich doch wieder mit der Susanne getroffen. Okay, dann nicht. Sie kommen aus jeder Situation raus. Ja, mit dem Pferd mitgebracht. Ja, dann ist es einfach da rum. Dann fiel es einfach mit dem Pferd. Und dann dachte aber muss ich das nicht anschnallen oder so. Also ich meine, ich finde das mal. Vor allem reitest du dann zum Flughafen und dann fliegt ihr beide in die Wildnis und dann aus dem Flugzeug raus und dann direkt mit dem Pferd. Und dann ich dachte immer, das Gepäck ist in den Tragflächen. Nee, da ist der Treibstoff, ne? Okay. Nee, in den Tragflächen ist der Treibstoff. Ja, da ist der Treibstoff. Ja. Ja. So. Okay. Aber gut. Dann. Aber das Gepäck. Das Gepäck. Der Kofferraum sozusagen. Der ist unter dem Korpus des Flugzeugs. Ich bin neulich mit Ryanair geflogen, da wurde mir gesagt, dass die viele Kabel rausnehmen haben lassen. In welcher Konversation ist das aufgekommen? So, so ein komischer Satz. Kann ich noch einen Tee haben? Ja, wir haben aber viele Kabel, gerade die Isolierungsteile aus unserem Maschinenraum rausgenommen. Wir haben mehr Tee, weil wir Platz sparen. Wir haben viele Kabel. Ja, dafür haben wir nur Tee jetzt da. Ich war dein Kapitän. So, haben wir unsere Reiseflug erreicht? Obwohl wir ein paar Kabel weniger haben. Überrascht mich jetzt auch persönlich. Haben wir überraschenderweise die Reiseflug erreicht. Das ist das Ziel. Mehr wollen wir. Ankommen ist jetzt nur noch Bonus. Ist jetzt zweitrangig erstmal. Aber jetzt erstmal, genießt erstmal diesen Moment. Die wollen wohl, um Benzin zu sparen, maximal leicht. Die haben auch Sitze mehr eingebaut. Also es gibt auch mehr Sitze bei Ryanair. Du hast auch weniger Platz und sowas. Und die haben auch, um Platz und Gewicht zu sparen, haben die Kabel rausnehmen lassen. Die haben teilweise Vierfachversicherungen Kabel rausnehmen lassen, jetzt gibt es nur noch zwei davon und sowas. Das heißt, du fliegst mit Ryanair maximal unsicher. Also das ist wirklich schon spannend. Das ist auch krass, finde ich, wenn das dann so übergriffig wird auf die Sicherheit. Aber ja, klar, die Sicherheit stirbt zuerst. So. Habe ich schon sehr oft gesagt. Richtig oft. Ja. Du warst im Flug, also nee, wo bist du denn hingeflogen? Berlin. Ah, Berlin. Da warst du doch, wir sind nicht zugefahren. Ja, das war schön. Bist du in der ICE erste Klasse gefahren? Nee, schön erste Klasse, schön zweite Klasse. Aber das war auch so ein klassischer Moment, wo wir ja auf dieser 1000 Jahre Funkveranstaltung waren. Ich muss da nochmal zurückdenken. Und da war es dann auch die Situation, dass ich recht früh gegangen bin, weil ich noch einen zweiten Job hatte. Und dann bin ich da rausgegangen zu einem, weißt du, und das Problem ist, wenn du gehst von einer Veranstaltung, musst du erstmal durch die Raucher. So. Oh no. Das heißt, erstmal musst du innerhalb des Raumes dich verabschieden und alles und so und dann cool und du machst deine Gags und so. Naja, geil, wir sehen uns nächste Woche und nächstes Jahr und in den nächsten 2000 Jahren. Viel Spaß und so. Ich komme aber auch auf dem Channel vorbei. Wir müssen unbedingt mal was zusammen machen. Und dann gehst du raus und dann denkst du, geil, aber dann kommen noch die Raucher, so der letzte Level, die Raucher. Und die haben aber auch dieses, ich nenne es mal eine entspannte Gelassenheit, ja, mit der sie dich nicht gehen lassen wollen. Richtig, richtig. Und dann sagen die Leute am lautesten, was haust du schon ab, mit denen du den Abend eh nichts mehr gesprochen hättest. Ja. Ja, weil du kommst auch oft in so ein Gesprächsvakuum rein. Ich habe das Gefühl, bei Rauchern ist dann oft so ein halbes Gespräch am Laufen, aber die freuen sich, wenn jemand kommt, ja, die so packen können. Weil die sind ja auch ein eingeschweißter Haufen, wo die dann einfach da schon ihre Themen haben und die haben sie durch. Die treffen sich ja auch oft zum gleichen Zeitpunkt dann abends im Laufe des Abends, um dann ihre Gespräche durchzuführen. Und du kannst dir deinen Gesprächspartner nicht aussuchen als Raucher. Du musst mit anderen Rauchern sprechen, die im Zweifelsfall langweilig sind. Das heißt, du kommst da rein und stehen da halt so coole Leute, steht halt ein Etienne Gardet irgendwie, weißt du, dann steht da halt ein Horst Steiner und so und dann redest du halt mit denen und dann so geil, cool, okay, und dann musst du da nochmal schauen, jetzt kommt ein cooler Abgang. Und kriegst du da nochmal einen coolen Abgang. Und dann laufe ich über den Hof weg zur ersten Schranke und es war halt einfach Winter und sauglatt. Ich bin erstmal direkt ausgerutscht, einfach so im vollen View, weil alle haben noch gelacht und alle waren noch laut und haben mir so hinterhergeguckt, so wie diese Kopfschilden, so, wie macht der das? Ich weiß nicht, ob du mein Reiseoutfit kennst, ich bin ja viel unterwegs. Und wenn ich unterwegs bin, normal erstmal dicke Jacke, Rucksack und dann über den Rucksack nochmal so ein Jutebeutel, wo nochmal Kleidung drin ist. Das heißt, ich bin sehr tief. Als Objekt. Ich habe eine hohe Tiefe. Und das heißt, ich bin ausgerutscht, bin auf den Rücken gefallen, lag dann auf meinem Jutebeutel und auf meinem Rucksack. Die Schildkröte. Wirklich so 1,5 Meter in der Höhe und konnte nicht aufstehen. Ich war die Schildkröte und musste mich dann erstmal so zur Seite wuchten und zur Seite umfallen, um mich dann aufstellen zu können. So. Und das war wirklich so die maximale Demütigung. Oh, ich gucke mir direkt und denke einfach so, sehe schon dieses. Und denkst einfach, ja, fickt euch einfach. Alles, was du an einem Abend aufgebaut hast, so, ich hatte eine coole Lehntechnik, ich habe ein paar geile Gags gehauen. Yeah. Und alles ist kaputt in dem Moment, in dem du einfach die Schildkröte machst und auf deinem Jutebeutel so hin und her Beine strampeln, durch die Gegend nach oben, wie so ein Hund im Wasser. Und es war einfach. Ist jemand zur Hilfe geeilt? Nein. Nein. Nehmen wir auch nur einen Raucher, frei. Hallo? Rauchen. Nein. Kein Fall. Nein, das wird nichts. Das war. Aber ich habe noch mit Etienne Gardet gesprochen und er meinte, das war noch Gesprächsthema und wurde noch gut aufgenommen. Aber ja, geht. Kein Problem. Ja, aber dein Reiseoutfit ist schon spannend. Weil ich bin auch ein typischer Rucksackreiser. Mhm. Aber ich finde, also ich bin großer Fan, glaube ich, weiß ich nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich hätte, glaube ich, einfach so einen, diesen One-Suit, diesen einen, einfach so ein, dass man so ein Overall. Mantel meinst du? Overall. Overall? Ja. Einfach, ich glaube, so eine Ganzkörper-Jogginghose einfach. Mit einem Reißverschluss, die man vorne so zuzieht. Ja. Und sowas hätte ich gerne einfach. Dass man so maximal cosiges Gefühl hat und dann durch die Welt läuft. Das hätte ich, glaube ich, gern. Ich weiß aber nicht, ob das so praktisch ist. Stell dir vor, es juckt, dein Oberschenkel juckt. Ja. Was machst du dann? Juckse. Nee. Du musst erstmal Reißverschluss auf. Da musst du dich da so durchkrempeln. Das funktioniert nicht. Da musst du deine, ja. Ja, aufs Klo gehen ist auch nicht so einfach. Dann machst du von unten oder von oben. Ja. Ist schwierig. Also ich weiß gar nicht, ob dieser One-Suit so, ich glaube, wenn du zu Hause bist und kuschelst und irgendwie mit der neuen Staffel Sherlock da sitzt, weiß nicht, ob wir da noch drüber reden wollen, aber da hatten wir schon hitzige Diskussionen. Aber ich weiß nicht, ob so, also bei mir ist auf jeden Fall die Jogginghose und dann einfach der Jutebeutel. Ja. Und dann einfach immer im ICE Jutebeutel und Jacke nach oben, Rucksack neben mir und dann wunderbar. Ja, mein Rucksack geht auch sehr weit in die Tiefe und oft ist es so, wenn ich mich drehe, dass viele Leute Augenlicht verlieren einfach, weil, ja. Weil auch die Dornen, die in meinem Rucksack hinten befestigt habe, um gefährlicher auszusehen. Und die Rasierklingen, oft die einfach aus einer Punkerzeit da hängen. Ja. Der Nietengürtel dann einfach durch die Augen. Ja, ich wurde neulich von einem Opa, von einem Senioren, wurde ich ziemlich doll zurechtgewiesen, dass man, dass mein Rucksack verletzend ist für die Umwelt. Meine Antwort war, ja, genau, doch. Ich nehme Menschen nicht mehr ernst. Ich lache nur noch über sowas. Ja. Kann ich nur drüber lachen. Ja. Ach ja, Rucksäcke. Ja, Rucksäcke. Was ist bei dir in der Rucksack-Vordertasche drin? Oh, Kopfschmerztabletten. Ja, wirklich, das ist eigentlich so das echte MTV Cribs, ist eigentlich, ja. Was die Handtasche vielleicht für eine Frau ist, oh ja. Ist für mich auf jeden Fall die Vordertasche vom Rucksack. So, was ist da drin? Es ist drin, kann ich dir sagen. Ladekabel? Das ist in der mittleren, im Lithiumfach. Achso, ich hab nur ein großes und ein kleines. Ich habe vorne ein Fach, dann das große Fach und das dahinter, das Laptopfach. So, ich fühle dich mal kurz durch meinen Rucksack. Alles klar. Ganz vorne findest du Kopfhörer. Mhm. Diese kleinen Kopfhörer, In-Ear-Kopfhörer. Ich trage meistens meine Noise-Canceling-Kopfhörer, die großen. Moment, die sind in der großen Tasche? Nee, in der kleinen Tasche vorne weg. Ja, aber lösen sich da nicht die Nobel ab? Mhm. Aber ist es nicht schlecht? Es ist schlecht, aber alle anderen Alternativen im Rucksack wären noch schlechter. Was mit der Hosentasche? Hm? Nee. Dafür trage ich sie nicht häufig genug. So. Es sind sogar zwei. Hose. Es sind zwei. Ich trage, ja, auch ein Problem mit One-Suits. Ich habe zwei Arten der Kopfhörer. Zwei sind drin. Einmal In-Ears und einmal diese Apple-Dinger, weil der Anschluss vom iPhone einfach scheiße ist. Gut. Dann ist ein Notizbuch drin, ein Stand-Up-Notizbuch, wo ich mir mal vorgenommen habe, Dinge reinzuschreiben. Es steht drauf, die erste Seite ist beschrieben, Stefan Thiese. Dann gibt es so einen Reward, wenn man das findet, wo ich, glaube ich, $5 reingeschrieben habe. Und ich glaube, es ist ein Satz die drin geschrieben. Die $5 sind auch schon drin, hinten. Das ist schon drin. Die Belohnung ist schon drin. So. Die Belohnung ist dieses Buch. Witze. Das finde ich nicht schlecht, wenn jemand mein Witzebuch klaut. Ja. Glaubst du, wenn ich das Louis C.K. Witzebuch finden würde, dass man es einfach so auf der Bühne machen könnte oder dass man es nicht versteht? Muss man das schwierig. Weil bei mir ist. Danke. Danke für den Kommentar. Ja, schwierig. und bei mir ist dann, ich glaube, ein Satz drin, den ich mir verstehen kann, weil ich den, also einen Fiebertraum aufgeschrieben habe und das ergibt keinen Sinn mehr. Und Kopfschmerztabletten sind drin. Das ist mein erstes Fach. Bei mir ist eine Kaugummibox drin. Klar. Dieser Kanister Kaugummis, der immer so halb voll ist, der auch dazu führt, dass wenn ich laufe, immer Ratter eigentlich, immer Klapper. Wirklich auch Treppen, da wird ordentlich geklappert. Ja, wie Mittelalter-Pädophile, die man einfach mit so einer Klapper versehen hat, damit Verbrecher die erkennen und Kinder fliehen können. Das bei dir ist halt quasi das ist die moderne Art der Klapper, einfach so eine Kaugummibox. Das hat auch niemand normal, das hat diese dicke Kaugummibox, die ist unpraktisch. Nee, die ist die total praktisch, Auto ist einfach eine Menge. Ja, gut, aber ist das eine Menge drin? Da ist viel drin. Und ich kaufe dann auch oft so diese Pillendinger, wo man diese aus dem Plastik so rausstanzen muss und fülle damit die Dose wieder neu auf. Wow! Ja. Outlaw. Ja, manchmal sind da auch Streifen drin, manchmal sind da Dragees drin. Nein. Alter, Kaugummi. Streifen da Kaugummi drin. Kaugummi ist, ich weiß nicht, ab irgendeinem Punkt in meinem Leben habe ich mich dazu entschlossen, immer Kaugummi dabei zu haben. Aber ich sehe dich selten Kaugummi kauend. Naja, das war vielleicht, glaube ich, aus meiner Studienzeit geschuldet, als ich einfach mit jedem Tag schön Döner reingedrückt habe und mir dachte, ja, brauchst du eigentlich ein Kaugummi? So, weil danach geht's wieder irgendwie, dann machst du wieder mit den heißen Philosophiestudentinnen rum. Da brauchst du einfach ein, zwei Kaugummis und die Lektüreausgabe Hegel. So, und dann geht's los. Mehr brauchst du nicht. Und deswegen habe ich mich dazu zurückgefunden. Ladekabel immer drin? Ja. Nein, klar. Ladekabel ist Würfel, drin. Immer Würfel drin. Auf jeden Fall. Und irgendwelche Zettel. Irgendwelche alten Tickets oder so sind auch noch drin. Viele Quittungen. Quittungen. USB-Festplatte. Und immer eine Wasserflasche. Nicht da vorne drin, aber im Hauptfach immer eine Wasserflasche. Ganz wichtig. Ja, es wird auch nicht mal, ich glaube, ich habe eine Sonnenbrille noch drin. Tatsächlich, eine Sonnenbrille. Falls du mal cool sein musst. Ein Fisherman's Friends ist immer noch irgendwie. Für Notfälle. Für den harten Notfall. Absoluten Notfall. Das ist seit 2003 da, glaube ich, drin. Ein Fisherman's Friends. Das ist wie dieses. Ich bin wie Jack Sparrow eigentlich. Ich habe einen Schuss noch und ist die Frage, für wen ich das aufhebe. Ja. Ich habe einen Fisherman's Friends und ich muss für die richtige Situation aufgeben. Bei der 1000 Jahre Funkfeier hatte ich eine Visitenkarte, wurde mir vom Chef gegeben, um zu connecten. Man traut mir offensichtlich zu. Einen Kontakt. Make it count. Ich hatte eine Visitenkarte und die habe ich bis zum Ende aufgehoben und ich wusste nicht genau, wem ich die geben sollte. Weil das ist natürlich eine Verantwortung jetzt. Mehrere zu haben ist kein Step. So, kannst du einfach rumschmeißen, schmeiß die Visitenkarte in den Club und schreie. Ey. Aber das war jetzt, dann war die Verantwortung natürlich da. Ja. Und da habe ich die am Ende einfach einem random Typen gegeben. Aber das ist wie so ein Videospiel, wo du einen Heiltrank hast oder so, du mal findest und den hast du einfach bis zum Ende des Spiels immer noch. In den Credits, wenn die Credits laufen, hast du immer noch deinen einen Heiltrank. Heiltränke? Also, es gibt zwei Arten Gamer. Die einen, die Stefans Game-Hacker. So, lies den Control-Pad ich an weiß, und wir haben mittlerweile schwingt viele, euch wir das. Haben viele Rocket Beans-Fans am Start. So, ich glaube, ich mache mir jetzt nicht unbedingt Freunde mit meinem Halbgaben. Jetzt wird gezockt, Leute. So. Jetzt wird gedaddelt. Jetzt wird gedaddelt. Drückt auf die X und die Starts. Hoch, und hoch, unten, links, Select. Mit Select betretet ihr jetzt den Gaming-Ecke. Oder so. Ich glaube, es gibt zwei Arten von Leute. Erstmal, es gibt die Leute, die Side-Quests machen und die nur die Haupt-Quests machen. Und es gibt Leute, die Heiltränke benutzen und die keine benutzen. Ja. Es gibt Leute, ich habe in meinem Leben noch keinen Heiltrank bei Pokémon benutzt. Noch keinen Trank. Stimmt. Naja, außer in den Top 4, wenn du da wirklich, da musst Top du schon 4, Genese. Ach, gut. Top Genese, das war Beleber. Raus. Ja. Beleber, alles aber da. Noch schlimmer sind so Power-Ups irgendwie sowas. Wenn du das nimmst, hast du für 2 Minuten weniger Erschöpfungs-Mali oder sowas. Und ich said, never ever benutze ich das so, weil wann ist das denn wichtig? Und du kannst 2 Minuten lang ein Stück schneller laufen. Irgendwann wird es auch kompliziert. Irgendwann werden auch dann so die Erklärungen dann zu kompliziert für Items. Du kannst 2 Sekunden lang schneller laufen, kannst aber die Attacke Vorsehung nicht benutzen, weil Schildkraft noch aktiviert ist. Okay. Alles klar. Okay. Stopp. Was muss ich würfeln? Ich habe keine Ahnung mehr. Escape. Escape. Ja. Ja. Gaming ist echt so ein Problem bei mir. Weil ich war. Ich bilde mir Du bist schon ein Zocker, ne? Du hast eine PS2, manchmal. Hast du? Ja, ich habe die PS2 und die Nintendo Wii. Ja. Und dann kennt mein Leben keine Grenze mehr. Und dann habe ich, weiß nicht, ich denke halt immer, ich weiß so gut in Spielen. Und dann treffe ich zum ersten Mal online auf Kontrahenten und merke, oh, ich war seit 10 Minuten tot. Wii Tennis ist gar nicht so meine Stärke. Das muss ich aus dem Poesiealbum wieder rausstreichen bei meine Stärken. Kann ich dein Poesiealbum nochmal haben, bitte? Kann ich es nochmal haben? Ich würde gerne Wii Tennis rausstreichen bei Stärken. Das ist nicht mehr richtig. Ja, bei Xing. Ich biete Wii Tennis. Nope. Nicht Stefan mehr. Tietze hat sein Profil geändert. Wii Tennis ist nicht mehr seine Stärke. Hat Wii Tennis durch Minus ersetzt. Schwäche. Meine einzige Schwäche ist Wii Tennis. Aber Wii Tennis ist toll, ey. Diese ganzen Wii-Spiele fand ich super. Diese ganzen Wii-Sports-Dinger. Ja, das war schon geil damals. Aber ich mag Bowling eher. Bowling war mein Ding. Das war so super, einfach. Ja. Ich weiß bis heute nicht, ob das wirklich stimmt. Ich habe mir da so eine ganz spezielle Technik ausgearbeitet, so mit Drall und so. Und dann habe ich auch so Punkte, mir so Punkte gemacht, genau wo ich meinen Arm schwinge und so und wohin. Aber es war immer ein anderes Ergebnis. Es war auch so komplett, wo das ich mir dachte, so gut so, ich habe den Code nicht geknackt. Ich war mal richtig angepisst. Ich hatte damals, war so eine Kinderfrau, die auf mich aufgepasst hat, so eine Babysitterin. Was? So eine Babysitterin, die hat mich auf mich aufgepasst, als ich noch ganz klein war. Und dann gab's SingStar. Und dann haben wir SingStar gegeneinander gespielt und sie war in einem Song besser als ich und das habe ich nicht ertragen, dass sie in diesem Song besser ist. Dann es hast war, du Biggie Sagt Boo gegründet. Es war Eternal Flame, glaube ich, von Dido. Und, nee, von Atomic Kitten. Say my name. Dim, dim, dim, in the rain of our life. So lonely. My heart beating. Ja, so. Do jedenfalls war die besser understand? Und ich habe es nicht ertragen. Und dann habe ich das weinend den ganzen Abend noch gespielt. So, ich hab das wirklich angestrengt, weinend gespielt und das passt nicht zu SingStar. Diese maximale Text-Inhalt-Schere. Unfassbar. Ich saß vor dem Schneidersitz, angestrengt davor und habe versucht, Eternal Flame maximal gut zu singen. Und bei SingStar ist auch random. Alles random. So, da kommt es nicht auf an, dass du musst einen Text nicht singen. Also habe ich irgendwann erkannt, dass ich einfach. Einfach maximal versucht, möglichst diese Balken zu füllen. Scheiß auf den Text, scheiß auf Melodie, Hauptsache die Balken füllen. Und vor allem, es ist alles scheißegal, außer die gelben Balken. Der Rest ist vollkommen irrelevant. Die gelben Balken geben halt 200 mal so viele Punkte. Also wirklich ein Millimeter auf dem gelben Balken ist so viel wert wie die 8 Takte davor in grauen Balken. So einfach scheiß drauf. Aber es gibt ja auch immer so Pro-Gamer, ne? So E-Sport, die halt dann mega krass Counter-Strike zocken oder so. Gibt es eigentlich eine Pro-Gamer SingStar-Liga? Wo dann halt so fette Nerds mit Fedoras dann singen, halt wirklich dann so. Die auch nicht singen können, genau. Und die halt wirklich alles perfekt treffen, ja. Die es halt einfach durchgespielt haben, das Spiel. Einfach maximal. Aber so sah ich, glaube ich, aus. So ein angestrengtes, nerviges Arschlochkind, was vom Fernseher saß und Dido gesungen hat. Und auch mal der Oktavenwechsel, weil man immer und dann einfach versucht das zu singen. Glaube ich, ein lustiges Bild. Bei uns gab es sogar im Musikunterricht Noten auf SingStar. Oh ja, das hast du mal erzählt. Das ist, wie das gut ist das merkwürdig. Eigentlich? Ja, immer noch war eigentlich ganz cool. Mega geil. Eigentlich ganz cool. So hast du halt SingStar gespielt. Und dann gab es dann immer, der einfachste Song war immer Amy Winehouse Black. Geil. Back to Black. Back to Black. Der war ganz einfach. So, den haben dann alle genommen und dann einfach. Und es ist halt auch so pädagogisch bisschen willkürlich, weil halt auch dann zwei Leute vorne stehen und singen, so leise wie sie können, damit kein anderer Schüler sie hört. Und alle anderen Schüler sitzen da und denken sich so: Das ist meine Jugend. Ja, das wird gemeint sein, wenn Leute sagen, die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens. Ich sitze hier und schaue der dicken Bertra, schaue euch dabei zu, wie sie. Bertra. Macht und ich sitze hier und mach nichts. Ich überlege gerade, was das Äquivalent ist in anderen Fächern. Weil es ist ein bisschen so, als wenn man Mathe irgendwie in Sudoku löst, glaube ich. Ja, in etwa, ja. Mathe, Sudoku, Physik, Chemie, so einen Chemiebaukasten macht. Ja. In Physik einfach mal so ein Lego-Technik. In Physik so Bogenschießen einfach so. Wir bauen uns einen Bogen. So. Ja, so Fischertechnik. So ein Lego-ATS-T bauen oder so. Kann man irgendwas machen, was nicht Physik ist? Ja. Also der Physikunterricht ist ja schwer, weil also es gibt nichts, was man nicht. Ich dachte zwischenzeitlich, Antigravitation erfunden zu haben. Nämlich, wenn man eine halbleere Flasche hochwirft, wird irgendwann das, der Inhalt nach oben geschleudert und die hat so einen leichten Umwucht, ja, die es nach oben treibt. Ja. So, siehst du das? Also ich werfe mal kurz die Flasche hoch. Ja. Und siehst du zwischen, ich gebe nicht viel. Hoch. Ich gebe gar nicht viel Gaff dazu. Ja, ja, ich merke schon, aber die Flasche fliegt von allein. Fliegt von allein hoch. Und da habe ich mal kurz überlegt, Antigravitation erfunden zu haben. Dem ist wahrscheinlich nicht so. Aber kann ja auch sein, dass du es tatsächlich erfunden hast und einfach Oxford, die tollen Herren von Oxford, da wieder nichts davon mitbekommen. Weil sie einfach zu sehr in ihren Köpfen sind, weil sie zu verkopft denken, die Physiker, wie dieser Hawking. Was kommt denn jetzt? Stefan Titzes Imitation von Impression Hawking. Die Gaming-Ecke. Die Gaming-Ecke ist immer noch offen. Wir haben drei Klammern offen, aber wir haben noch keine zugemacht. Das ist kein Problem. Über mehrere Folgen schon. Ja, geht halt nicht. Hallo, Mr. Hawking. Ich bin Stefan Titz. Ich habe Antigravitation erfunden. Wow. Sorry. Mein Laptop ist ordentlich aufgehangen. Stäuberung entfernen. Das ist behindertenfeindlich. Feindlich? Das ist spastenfeindlich. Sowas kannst du nicht machen. Mongo-feindlich. Mongo-verachtend. Ey, ich fand diesen Film richtig respektlos über Stephen Hawking von Eddie Redmayne. Ich fand das echt scheiße, was die Leute aus dem Film gemacht haben. Ja, wischt immer die Tränen auf. Nee, weil in dem Film ging es nur darum, dass er behindert ist und dass er verliebt ist. Aber hallo, der Typ ist auch ein Physikgenie. Was hat er denn gemacht? Anyone? Ich finde das so geil. Anyone? Stephen Hawking ist mega, mega, mega erfolgreich in der Physik und mega berühmt. Aber versuch mal herunterzubrechen, wofür er genau steht. Ja, schwarze Löcher. Dunkle Materie hat er erfunden. Multiversum hat er erfunden. Schwarze Löcher hat er erforscht. Ja, dieses, je ich näher man kommt, wie eine Physik-Genie, je näher man kommt, desto stärker ist die Anziehungskraft. Wenige können hinunterbrechen, wofür er eigentlich steht. Aber du hast recht, natürlich Gravitation. Klar. Diese ganzen. Aber das finde ich ein bisschen respektlos. Ja. Wenn du einen Film machst über Stephen Hawking und dann zeigst, ja, der Typ ist behindert. So, ja, no shit. Aber der Typ ist ja nicht berühmt, weil er behindert ist, sondern weil er ein fucking Physikgenie ist. Und darüber ging es in dem Film überhaupt nicht. Und das fand ich, das ist echt scheiße. Stell mal vor, du bist der krasseste Physiker der Welt und merkst, oh, es wird ein Film um mich gedreht. Cool, schaue ich mir an. Und dann geht es darum, wie du verliebt bist und behindert wirst. Dann denkst du, ja, Moment mal. Hallo, habt ihr ein Buch von mir gelesen, womit ich mich beschäftige als Mensch? Ja, dafür gab es auch Interstellar. Toller Film. Aber ich kenne das ja. Gut. Ich kenne das ja mit oft erscheinen Artikel über mich, die einfach nicht genau treffen. Das stimmt, die einfach nicht treffen. Aber ja. Weil ich finde, du bist auch ein Typ zwischen den Zeilen. So, das ist oft so, wenn man sich konkret fragt, was sagt Stefan Tietze eigentlich? Was trägt er bei? Ja. Dann wird's eng. Aber wenn man immer so macht, was so das Gefühl, das er vermittelt, die Atmosphäre, am das, besten, was zwischen den Zeilen herrscht. Am besten gefiel mir die Überschrift, dass hat viele Ideen. Naja, fand ich auch nicht schlecht. Ich fand aber auch gut. Ein SpongeBob-Schwammkopf-Fan hat Erfolg mit Witzen für Böhmermann. Das war die aus einer Schweizer Zeitung. Ja, aber ich fand so gut, Stefan Tietze hat viele Ideen. Auch so nicht spezifiziert, welche Ideen, so hat viele Konzeptideen, so Serviervorschläge oder sowas. Welche Ideen genau sind das, die er hat? Einfach so hat schmutzige Ideen, hat viele Ideen. Also, in seinem was Kopf, denn? In seinem Kopf geht viel vor sich. So was ja, genau. Stefan Tietze denkt nach. Aha. Stefan Tietze hat Ideen einfach. Das finde ich schon echt gut. Glaubst du? Oh, ich habe einen Vorschlag zu machen. Ich finde, wir müssen mal mehr Ratschläge geben. Also einfach mal Ratschläge, Lebensweisheiten. Podcast UFO Lebensweisheiten. Du meinst auch mal auf Shirt. Wir müssen mal in Men-Shirts denken, Leute. Ich denke auch ein bisschen an unsere Portemonnaie. Ja. Ich habe folgendes. Wie wär's mit dem Shirt? Das ist ein Shirt. Hm? Also, wisst ihr, das ist ein T-Shirt. Das sollte man auf ein T-Shirt drucken. Aber halt der Satz auf das ein T-Shirt. Das sollte man mal auf ein T-Shirt drucken. Das sollte mal ein T-Shirt sein. Ja. Das sollte man mal auf ein T-Shirt drucken. Genau, so. Das sollte man mal auf ein T-Shirt drucken. Ja. Spreadshirt. Katsching. Folgende Weisheit. Okay. Stefans Weisheit, Nummer 1. Benutze stets ein Ladekabel, wenn es sich dir erbietet. Ja. Du weißt nie, wann du in einer Ladekabel-Durststrecke landest. Ich würde es anders formulieren. Benutze nie ein Ladekabel nicht. Ja. Wenn du die Möglichkeit hast, benutze das Ladekabel. Das Ding ist, ich sitze oft am Schreibtisch. Das Ladekabel ist eingesteckt. In der Steckdose. Aber nicht in meinem Laptop. Das ist falsch, Leute. Ja, gut. Aber ich bin ein mobiler Typ. Ich habe mein Ladekabel immer im Rucksack, wie schon angesprochen. Richtig. Aber du weißt nicht, benutzt es stets, wenn eine Steckdose, Ladekabel und Laptop vor dir sind. Immer benutzen. Auch bei iPhone. Du kannst es ja nicht überladen. Und du werdet auch keinen Strom mehr benutzen, so, als ihr braucht. Jetzt möchte ich mal ganz kurz. Ich bin ja in den 90er Jahren aufgewachsen. Ja, ich bin 90s Kid. Ja, ich kenne noch Pongs und Digimon-Karten und Yu-Gi-Oh-Karten und Night all das. Fever, Night Fever. Ich wollte ein bisschen Background-Musik für die 90s machen. tell me more, did you put up a fight? Ah, ich liebe die 90er. New York, New York. Ah, geil, die 90er. You, Mrs. Robinson. Ah, wie großartig. Das war das beste Jahrzehnt. Ja. Born in the USA. I'm on the highway to hell. Ah, das war eine Zeit, ey. Das war geil. Alter. Wow. Und in den 90ern, da gab es diesen Mythos des Domino-Effekts. Ja. Domino Day! Damit hat es aber nichts zu tun, sondern damit, dass wenn man einen Akku auflädt, der noch nicht ganz entladen ist, dann verkürzt sich die maximale Ladedauer und die Kapazität des Akkus. Und das hat sich so in mein Gehirn eingebrannt, dass ich mir immer denke, Geräte müssen erst ganz leer werden, bis ich sie wieder neu aufladen darf. Oder, ich hab stimmt auch mal das gehört, denn? Also ganz kurz, Stefan, stimmt das denn? Ich weiß oder ist, nicht. Das, ist das veraltet? Du, oder ich komme aus das der alten Elektrikerfamilie und mir wurde mal gesagt, bevor du etwas, bevor ich habe immer, als ich ein Telefon bekomme zum ersten Mal, hieß es, du musst es erst einmal komplett leer telefonieren. Ja, also genau. Immer den, und dann neu aufladen. Ja. Und dann nochmal, glaube ich, und dann irgendwann ist es erst reif. So. Ja. Daran kann ich mich auch erinnern, ja. So, aber das Problem ist, jetzt komme ich aus einer Elektrikerfamilie und es ist wirklich anscheinend wissenschaftlich irgendwie fundiert. So, und dann habe ich es natürlich immer gemacht. Das mache ich immer noch. Wenn ich ein iPhone bekomme, mache ich es erst ganz leer und dann lade ich es zum ersten Mal auf. Ist aber, glaube ich, kompletter Quatsch. Ich glaube, das ist veraltet, aber das ist tatsächlich, das ist so ein Ding, weil wir kommen jetzt schon langsam in ein Alter, wo wir nichts mehr Neues lernen. Wo wir einfach haben, okay, wir haben das, was wir haben, Setup, so, das war es einfach so. Das sind jetzt die 5 Items, die du auf die Insel mitgenommen hast. Ich merke es auch, du willst auch nichts mehr von mir lernen. So, ich nehme das nicht an. Ich wollte neulich Adblocker installieren, so ist einfach gesagt, nein, nein, ich kenne Bild.de mit der Werbung nach rechts. Nein, nee, mir kommt das nicht so, in meinen Browser. Ich Adblocker habe und oft schicken mir Leute Links zu süddeutsche.de und dann klicke ich das an. Nope. Und dann so Adblocker. Und dann denke ich mir, ja, dann lese ich es nicht. Und dann schreibe ich zurück, haha, mega lustig. Und dann halt war das halt ein Artikel über Trump fängt jetzt an, irgendwie auch Weiße zu deportieren. Was geht denn jetzt gerade ab? Mega geil. Deportiert er gerade alle? Florentin, mega geil. Ich glaube, das ist dein Karriereende. Ich glaube, deine Lüge richtig, ist dein Karriereende. Ja. Was ist jetzt los? Jetzt los? Jetzt kommen mir die Züge vorgefahren. Hey. Hä, was ist denn das? Kann ich Ihnen helfen? Müllabfuhr. Das ist nicht die Müllabfuhr. Na, wer hat denn da pockt? Get this in! Das war doch auch immer das Spannendste. Damals im Schwimmbad, damals in den 90ern, ja. And it burn, burn, burn, the ring of fire. Man ist schön im Schwimmbad mit seinen Eltern und plötzlich kommt die Durchsage, der Besitzer des Wagens M482A möchte bitte seinen Wagen entfernen. Alle so gucken. Möchte er das wirklich? Wer steht auf? Und, so, jetzt, ist, und da wir in den 90ern sind, singen sie weiter, We Will Rock You, indem sie ihre Hände zunächst auf ihre Oberschenkel klatschen und ja, dann einmal richtig. Das ganze Schwimmbad. 90er. 90er. Ja. Ja, das stimmt. Vor allem auch die Feuerwehrzufahrt hat auch schon für viele Unruhen gesorgt bei mir damals. Weil ja, ich auch Feuerwehr. Die haben mich magisch angezogen. Ich liebe persönlich Feuerwehreinfahrten. Dazu parken. Ist der beste Parkplatz. Ist der beste Parkplatz einfach. Und du weißt, du bist sicher, weil die Feuerwehr ist in der Nähe. Auch es gibt Städte, unter anderem meine Heimatstadt, die hat so viele Behindertenparkplätze. Mehr als Behinderte. Mehr als Behinderte da. Was soll das? Das ist unmöglich. Ja. Diese Behindertenquote. Ey, wenn das die Behindertenquote ist. Eine Wunschvorstellung. Ist von der Stadt. Eine Wunschvorstellung. Dann ist wirklich, dann ist The Walking Dead. Dann ist die Innenstadt komplett. Dann ist komplett nur noch ein Meer aus Mongos. Ein Mongo-Meer. Dead, ja. Einfach eine Riesen. Das ist echt, das ist wirklich nur noch. Aber wenn die Stadt so aussähe, dann wird die im Guinnessbuch der Rekorde. Leute, es gäbe Touristen, die da hinkommen würden, um Fotos von der Mongo-Innenstadt zu machen. So, Rewe einfach steht brach, ja. Die Kassiererinnen verstehen gar nichts mehr, so eine große Sabberpfützen überall. Aber es gibt auch irgendwo in Finnland oder in Schweden so eine Alzheimer-Stadt, wo die so eine ganze Fake-Stadt gebaut haben mit ganz vielen Betreuern, wo lauter Leute mit Alzheimer sind, die halt den ganzen Tag immer dasselbe machen, aber da halt so betreut sind. 10 Minuten Radio-Rotation, 10 Minuten Fernseh-Rotation. Immer dieselbe Werbung. Die kaufen, bringen es nach Hause, kaufen, bringen es in den Garten. Aber ey, wie gut ist das denn? Mega gut, total ja, auch, cool. Auch, ja, aber... Weil die checken aber, ja selber nicht, dass sie Alzheimer ganz haben. Cool. Und so okay, die checken alles da. Aber, die sind ja zu dumm, um das zu verstehen. Aber angenommen, die Alzheimer-Kassiererin und die Alzheimer-Oma, die da jetzt kauft, in sind einer in einer 10-Minuten-Rotation Kreis gefangen. Sind in einem 10-Minuten-Rotation gefangen. Dann irgendwann ist die Oma arm. Ich glaube, das System so, ja. Alzheimer-Innenstadt kann nicht, auszunutzen. Alzheimer-Stadt kann nicht funktionieren, glaube ich. Aber da dachte ich mir auch so eine Behindertenstadt, wo alle behindert sind, wo dann einfach Armageddon ist. Einfach, weil es einfach nicht funktioniert. Aber wo die Gehbehinderten wahrscheinlich Könige sind, einfach, weil ja. Die noch zumindest mal. Halb in der Birne. zumindest mal das im Schrank haben. Okay. Aber da möchte ich sagen, das ist ein interessanter psychologischer. Vielleicht verrannt. ein bisschen. Aufgestachelt gegenseitig. Aber das ist ein interessantes psychologisches Experiment, wenn jemand sagt, der Besitzer des Kennzeichens irgendwas, weil niemand kennt sein Kennzeichen auswendig. Und alle denken, wenn jetzt niemand aufsteht, ehrlich, ist das ist deine Prämisse deines Bits jetzt, ja. Dass niemand sein Kennzeichen natürlich, auswendig kennt? Ich kenne mein Kennzeichen nicht. Klar. Hey, hallo? Easy. Was sind dein Kennzeichen? UNST100. UN von UNA? Ja, UNA ST100. So, jetzt könnt ihr einfach Stefan Titze tracken. Das glaube ich nicht. Mit dem Kennzeichen. Das ey, morgen hast du einen Flashmob vor deiner Tür. Ja. 100%. 100. Ich wollte nicht zu cool klingen. Ich darf nie zu cool klingen. 100 Promille. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher genug. Alter, 1000 Promille. Ey, zu 1000 Promille wird der den Ball jetzt rein versenken. Ich bin mir nicht so sicher. Das ist eigentlich eine schöne Figur. So der mega Assi, der aber so komisch technische Formulierungen benutzt. Ey, in 100 von 100 Fällen ballert der den in die Ecke. Alter, ey, ich gebe mir voll Kante heute. Kann ich nichts. Die Deziliter einfach weg. Die Deziliter. Ich schick's mir nur 10 Deziliter ein. Deziliter. Das war auch der größte Nonsens in der Schule. Einfach so diese Dezimeter. So, was? Nein, niemand nutzt das. Und war da musste so eine man komische immer, Zwischeneinheit? So eine ja, das sind halt 10 Zentimeter. Aber da musste man dann immer so ein Kubikzentimeter in Kubikdezimeter umrechnen. So, wo du denkst, Dezimeter. Ja, vor allem, es fehlt zwischen Zentimeter und Meter kein Einheit. Nichts, ja. Es fehlt nichts. Das ist ja nicht so, dass du sagst Cent und 10 Cent sind dann nochmal ein Blinger. Dezent. Dezent, sagst du denn? Ja, vielen Dank, Stefan Tietze, für diese Krabbeneinlage. Vielen Dank auch für deinen Sinnspruch. Nächste Woche, glaube ich, könnt ihr mehr, auf jeden Fall. Wir möchten euch auf jeden Fall auch weiterbringen im Leben, dass ihr ein bisschen was mitnehmt, dass ihr nicht immer nur Patreon blecht Geld ausgibt und nichts dafür bekommt. Nein, ihr bekommt tolle T-Shirt-Ideen, die nicht umgesetzt werden, die in euren Köpfen existieren, aber nicht auf eurer Haut. Und natürlich tolle Weisheitssprüche. Vielen Dank an Stefan Tietze. Vielen Dank an Florentin Will. Für diese Woche. Ja, komm nächste Woche mal wieder vernünftig in einem vernünftigen Raum mit einer vernünftigen Atmosphäre. Ja, das war Quatsch heute. Das war Quatsch. Bis zur nächsten albern. Woche. Macht's gut. Sorry, unsere behinderten Zuschauer. Ciao. Ciao. Trottel.